so viel Power, noch so viel Dampf in der Lunge. Diese Stadt wie ein Dschungel, Ratten krass in der Kumme. Trauer, weil zu viel Hass wegen uns. Ein langer Finger drehen Dinge aber krumme. Und bist du kein Teil, wirst du nie sehen. Der eine trägt Krawatte, der andere unterm Anzug die Bumme. Und kommst du nicht von unten, kannst du nicht verstehen. Der Kampf gut und böse geht dir nicht über. Wir alle sind so gerade wie das Leben es erlaubt. Für Geld bricht man ein wegen der Lecken wieder aus. Nur eins macht uns gleich, wirklich jeder hat einen Traum. Bricht die Blume den Asphalt, Bruder, schaffen wir das auch. Denn nicht mal Erfahrung gibt's für Lau. Man muss Lehrgeld brechen zwischen Mackern, die den Knochen. Job machen auf dem Bau, den der lernt, bis der Kopf raucht, weil Papa auf ihm baut. Oder Kids ohne Zuhause, die für Air Max stechen. Oder wir, die wach bleiben, bis die Scheine wieder lila sind. Die immer schrauben an dem Sound, denn wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Platte sich verkauft. Doch langsam geht's bergauf, nur durch Verse rappen. Man sieht Onkels ihre Haare verlieren, weil Cousins wieder rein in den Knast gehen. Nur wegen Spaß sind vergessen, dass die mit dem letzten Blick vor dem Haftantritt Mama nur wieder das Herz abbricht. So viel Power, noch so viel Dampf in der Lunge. Diese Stadt wie ein Dschungel, Ratten krass in der Kuppe. Trauer, weil zu viel Hass wegen uns. Ein langer Finger drehen Dinge aber krumme. Und bist du kein Teil, wirst du nie sehen. Der eine trägt Krawatte, der andere unterm Anzug die Bumme. Und kommst du nicht von unten, kannst du nicht verstehen. Der Kampf gut und böse geht dir nicht über die Stadt. Stark unterschätzt, denn hier startet man unten. Im Kampf bleiben meistens nur die Feigen unverwundet. Der Tod steht mit Stoppuhr im Ziel und nimmt die Zeit jeder Runde. Wir entscheiden unsere Fights nicht nach Punkten. Ein Pulverfass mit einer ganz kurzen Lunte. Es reicht leider schon ein kleiner Funke. Und alles schießt um sich, doch rein trägt das Feuer selten einer von unseren. Der Dreck hier ist ehrlich, trägt das Herz auf der Zunge. Er bleibt zu Hause, das folgt er uns schon formt. Sogar wenn wir noch im Bauch sind, doch was soll man machen? Der Teufel, der flüstert und hebt von Ratten. Doch nur Dunkelheit erzählt dir das Licht, sei der Schatten. Große Klappe, keiner von uns Doktor in Mathe. Doch am Ende stimmt trotzdem die Kasse. Der Hunger zu groß für das Stück von dem Kuchen, das sie lassen. Aber teilen ist mit Liebe mit den Schwachen. So viel Power, noch so viel Dampf in der Lunge. Diese Stadt wie ein Dschungel, Ratten krass in der Kuppe. Trauer, weil zu viel Hass wegen uns. Ein langer Finger drehen Dinge aber krumme. Und bist du kein Teil, wirst du nie sehen. Der eine trägt Krawatte, der andere unterm Anzug die Bumme. Und kommst du nicht von unten, kannst du nicht verstehen. Der Kampf gut und böse geht dir nicht über die Krumme. Auf die Welt, die Haut riecht nach Milch. Die Asche in der Luft bringt uns rauf auf den Film. Bisschen Dreck an der Weste ist hier draußen nicht schlimm. Denn sie bekommt durch den Staub erst ein Bild. Komm sauber auf die Welt, die Haut riecht nach Milch. Die Asche in der Luft bringt uns rauf auf den Film. Bisschen Dreck an der Weste ist hier draußen nicht schlimm, denn sie bekommt durch den Staub erst ein Bild. So viel Power, noch so viel Dampf in der Lunge. Diese Stadt wie ein Dschungel, Ratten krass in der Kuppe. Trauer, weil zu viel Hass wegen uns. Ein langer Finger drehen Dinge aber krumme. Und bist du kein Teil, wirst du nie sehen. Der eine trägt Krawatte, der andere unterm Anzug die Bumme. Und kommst du nicht von unten, kannst du nicht verstehen. Der Kampf gut und böse geht dir nicht über die Runden. Nicht über die Runden, nicht über die Runden. Das Gute kommt von unten.